Das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Komport Nummer 289, gehebelt. Hallo und herzlich willkommen zum 289. Komport, den ich am heutigen kühlen, aber sonnigen Freitag, dem 28. Oktober 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 11:48. Jawohl, ja. Nein, ich habe keine Ahnung, warum ich so früh bin heute. Egal. Das Intro kommt nebenbei aus Zensuls Bundestagsrede. Das ist nämlich das Worst of, was ich mir da einfach mal zusammengeschnitten habe. Die komplette Rede gibt es am Ende von Teil 1 auch nochmal in die Ohren, wenn ihr euch mal so richtig abkotzen wollt. Und Flugzeuge gibt es aber in Teil 2. Ansonsten gibt es ja aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und auch Neuigkeiten aus Richtung LHC. Startende Flugzeuge nerven. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe alles rund um Libyen. Weil da sind noch einige Fragen offen gewesen, dann gibt es wieder Neues oder weitere Meldungen von der Wanze bzw. den Wanzen. Dann gibt es einen Terrorblock, ein paar Meldungen zum Thema Atom und eine Bankenmeldung. 9 Grad. Angeblich partly sunnige. Ich sehe noch weder partly noch sunny. Cool Greetings, die 9 Grad, die Windchill 9, Comfort Level 7. Fahren nicht mit einem rum neben mir her. Da kommt noch ein Auto. Der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 19 km/h aus Richtung South. Ob da auch ein Park ist, steht da nicht. Aber ja, so. Schawups. Dann hätte ich ja mal. Geht erstmal los mit Libyen, weil natürlich klar war, dass nach der Geschichte letzte Woche irgendwie Gaddafi plötzlich tot und keiner weiß eigentlich genau warum, die Geschichte noch nicht vorbei ist. Da gab es erstmal am Freitag die Meldung, dass bei D-Radio Wissen Weltnachrichten die Todesursache immer noch offen wäre. Weil es da nämlich widersprüchliche Aussagen gab. Der Chef des Nationalen Übergangsrates, Mahmoud Djibril, sagte gestern Abend, Gaddafi sei ins Kreuzfeuer von Regierungsanhängern und Gegnern geraten und dabei in den Kopf getroffen worden. Ein anderes Mitglied des Übergangsrates machte Regierungskämpfer für Gaddafis Tod verantwortlich. Fernsehbilder zeigen, dass Gaddafi bei seiner Festnahme noch am Leben war. Offiziellen Angaben zufolge gab es keinen Befehl für seine Tötung. Laut Fernsehberichten sollen auch zwei Söhne Gaddafis getötet worden sein. Der Übergangsrat spricht von einem Sohn. Was auch dann auch mal die Frage aufwarf, wie jetzt, was jetzt? Inzwischen stellt sich raus, ja, das eine war tatsächlich der eine Sohn und das andere war irgendwie ein anderer Regierungsfritzer. Weil nämlich von dem Saif al-Islam, der ist definitiv nicht getötet gewesen, weil der inzwischen auch nochmal wieder lebend aufgefunden wurde. Aber ja. So, und die NATO hat dann laut drüber nachgedacht, ja Mensch, jetzt wo Gaddafi weg ist, da können wir ja dann hier den Kriegseinsatz auch beenden. Weil es ging ja nur darum, dass Gaddafi keine Leute umbringt. Und jetzt ist er ja tot und jetzt ist ja egal, ob noch irgendwer irgendwo umgebracht wird. Ja. Schwupps, das war dann letzten Freitag. Dann gab es die Befreit-Meldung. Tripolis DPA. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Muammar al-Gaddafi will der libysche Nationalrat morgen Libyen für befreit erklären. Soll im feierlichen Rahmen erfolgen, berichtet Al Jazeera. Innerhalb von 30 Tagen soll eine provisorische Regierung gebildet werden, deren Aufgabe wird es sein, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen und freie demokratische Wahlen vorzubereiten. Das Auto da hinten steht übrigens immer noch da. Völlig überraschend. Ich sag ja, das ist da zum Wegrosten hingestellt. Egal. Die haben dann erst verkündet, okay, also am Samstag wollen sie sich jetzt für befreit erklären. Ganz hochoffiziell. Befreit im Sinne von, ja, wir haben Gaddafi umgebracht. Dann gab es die Hinrichtungsfrage, weil nach Einschätzung eines Arztes starb er durch Schüsse aus nächster Nähe in Kopf und Bauch, was er dann nicht mehr nach, die haben sich da hinten gegenseitig beschossen und versehentlich ist eine Kugel in Gaddafi gelandet. Klingt sondern mehr so, ja, da hat jemand ziemlich gezielt in Richtung Gaddafi geschossen. Und dass seine Leute ziemlich gezielt auf ihn geschossen hätten, sagen wir mal so, die hatten vorher schon genügend gute Chancen. Also da würde mir eine Begründung fehlen, warum die das auf einmal getan haben sollten. Aber ja, ein Mediziner im Krankenhaus von Misrata, der Gaddafis Leiche untersucht habe, sei zu diesem Schluss gelangt, berichtet der arabische Nachrichtensender Al Arabiya am Freitag. Wobei ich Al Arabiya im Dunstkreis Ägypten einige Male bei Falschmeldungen erwischt habe. Von daher Al Arabiya-Meldungen glaube ich nicht weiter, als ich sie werfen kann. Aber ja. So, das ist auch noch Stand Freitag. Auch von Freitag gab es dann die Meldung Ermittlungen. Die Beisetzung des früheren libyschen Machthabers Gaddafi verzögert sich wegen der Ermittlungen zu den Umständen seines Todes. Der Nationale Übergangsrat teilte mit, die Bestattung werde verschoben, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Auch die Vereinten Nationen forderten, das Geschehen aufzuklären. Menschenrechtskommissarin Pillay erklärte in Genf, es sei sehr beunruhigend, dass es Handybilder gebe, wonach Gaddafi bei seiner Ergreifung augenscheinlich ja noch gelebt habe. Am Nachmittag will die NATO in Brüssel über ein Ende ihres Militäreinsatzes beraten. Auch alles noch Stand Freitag, logischerweise. Jawohl. Dann gab es die Sei-Festnahme einen Tag nach dem Tod des langjährigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi ist dessen Sohn Saif al-Islam angeblich festgenommen worden. Dafür, dass er vorher schon angeblich tot war, schon erstaunlich. Und zwar hätten Kämpfer des Nationalrats ihn in Slitan gefangen genommen, berichtet der arabische Nachrichtensender Al-Arabiya schon wieder. Unter Berufung auf einen der Beteiligten. Der zweitälteste Sohn des getöteten Diktators soll am Rücken verletzt sein. Offiziell wurde der Bericht noch nicht bestätigt. Vor allem widerspricht es sich mit der Meldung, dass der jetzt schon ziemlich tot gewesen wäre. Aber hey. Alles immer noch Stand Freitag. Am Samstag habe ich mir dann hier leicht reingeklebt. Die Libyer könnten aller Voraussicht nach innerhalb der nächsten 8 Monate die Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung wählen. Was jetzt nicht irgendwie besonders zeitnah klingt. Ein ZS-Schulbus. Da bleibe ich hier einfach mal stehen und hoffe drauf, dass da einmal vorbeigeschlurft kommt. Schlurf, schlurf. Ist doch weg. Geht doch. Das kündigte der Interimspremier Mahmoud Djibril an. Aus der Versammlung soll auch eine Übergangsregierung hervorgehen. Ein Vertreter des aktuellen Übergangsrates erklärte außerdem, man wolle die Leiche von Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi nicht einer Autopsie unterziehen. Was dann irgendwie heftig klingt nach, wir haben kein gesteigertes Interesse daran aufzuklären, woran der jetzt nun eigentlich gestorben ist und wie es denn eigentlich sein kann, dass es definitiv bewegte Bilder gibt, auf denen eine Person, die aussieht, als könnte sie Gaddafi gewesen sein, noch ziemlich lebendig war. Und wir hier jetzt einen toten Körper rumliegen haben. Und wie es sein kann, dass die Personen von dem Zustand 1 ziemlich lebend aussehend in den Zustand 2 ziemlich überhaupt nicht mehr lebend übergegangen ist. Ob es da vielleicht irgendwie verantwortliche Personen gäbe. Na? Das Auto ist immer noch da. Gaddafis Familie und seine Anhänger haben die neue Regierung aufgefordert, den Toten schnell zu überführen, damit er nach islamischem Brauch bestattet werden könne. Ja, das ist, wie gesagt, Stand Samstag. Am Sonntag gab es dann eine BND-Meldung, dass nämlich der Bundesnachrichtengeheimdienst angeblich vorher gewusst hätte, dass Gaddafi sich da aufgehalten habe und seit Wochen schon sei dem Bundesnachrichtendienst der genaue Aufenthaltsort Gaddafis bekannt gewesen, schreibt der Spiegel. Aus Sicherheitskreisen heißt es aber, es seien keine Daten herausgegeben worden. Ja, also zu gut Deutsch, der BND hätte gewusst, dass der Mann da wäre. Ja, ich meine gut, dass er sich vermutlich in Sirte oder wie immer man die Stadt richtig ausspricht, aufhält, das war ja nun schon länger in den Meldungen. Ja, das war ja auch irgendwie, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr die letzte Ecke, wo er sich noch verstecken konnte. Weil der Rest des Landes war ja schon längst unter Kontrolle seiner Gegner. Ja, von daher hätte er sich da irgendwo versteckt, dann hätte er ja schon ziemlich im Untergrund verschwunden sein müssen. Also, ja. Also auch der BND soll das gewusst haben. Aber angeblich nichts rausgegeben haben. Dann hat der BND geleugnet, der Bundesnachrichtendienst hat einen Bericht dementiert, er habe den genauen Aufenthaltsort des ehemaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi gekannt und bei dessen Aufspüren geholfen. Ein BND-Sprecher sagte, die Geschichte sei eine freie Erfindung. Der Spiegel hatte berichtet, dem BND sei das Versteck des am Donnerstag getöteten Ex-Machthabers in seiner Heimatstadt Sirte seit Wochen bekannt gewesen. Gaddafi sei offenbar mit deutscher Hilfe aufgespürt worden. Jetzt ist die Frage, was davon leugnen Sie? Leugnen Sie, dass Sie es wussten? Oder leugnen Sie nur, dass Sie es weitergegeben haben? Na, weil wenn Sie es nicht wussten, dann wäre das ein klares Eingeständnis, ja, wir sind zu blöd. Wir sind zu blöd, selbst das zu wissen, was die Medien schon die ganze Zeit in die Welt rausposaunen. Wir können nämlich keine Zeitungen lesen. Ja, wenn es nur darum geht, nein, wir haben aber niemandem was gesagt, ja, dann sollte er das vielleicht nochmal irgendwie genauer spezifizieren. Ist schon putzig. So, dann am Sonntag gab es dann plötzlich eine Obduktion, weil entgegen früheren Ankündigungen nun doch eine Obduktion stattgefunden hätte. Wie ein Sprecher des Militärrats von Misrata mitteilte, wurde die Autopsie heute früh vorgenommen. Das sei ursprünglich nicht vorgesehen gewesen. Tripolis habe aber darum gebeten. Nach Angaben eines Gerichtsmediziners wurde Gaddafi demnach durch einen Kopfschuss getötet. Der entsprechende Bericht werde jetzt der Staatsanwaltschaft übergeben. Na, also erst leugnen sie, dass sie überhaupt irgendwie den Mann mal anfassen wollen. Und dann schwupps ist er schon fertig autopsiert. Aha, okay, Kopfschuss. Ja, wäre jetzt noch die Frage, aus ungefähr welcher Entfernung? Na, weil wenn es irgendwie 500 Meter sind, dann wird es wohl kein gezielter Schuss gewesen sein. Wenn es eine aufgesetzte Pistole gewesen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich dabei nicht um ein Versehen handelte. Zumindest jemand, der billigend in Kauf genommen hat, dass eventuell sich eine Kugel lösen könnte. So, am Montag gab es dann Anhänger. In der libyschen Stadt Sirte sollen nämlich auch Milizionäre des Übergangsrates 53 Gaddafi-Anhänger nach deren Festnahme getötet haben. Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fanden einige Leichen, bei denen die Arme mit Plastikbändern hinter dem Rücken zusammengebunden waren. Die Organisation forderte den regierenden Übergangsrat zu einer Untersuchung auf. Sollte sich die Tat eindeutig den Anti-Gaddafi-Milizen zuschreiben lassen, dann wäre es das schwerste Kriegsverbrechen, das diese in ihren 8 Monate langen Kampf gegen das Regime begangen haben. So, liebe Menschenrechte Blubberer, jetzt wäre es an der Zeit, noch sind die Pfeifen da nicht sauber in der Regierung angekommen. Distanziert euch von denen. Erklärt eine Flugverbotszone, bombt sie in Grund und Boden. Nein, warum nicht? Na? Die haben da mutmaßlich 53 Menschen brutal hingerichtet, plus den ehemaligen Machthaber, der auch ganz plötzlich in einem ziemlich toten Zustand angekommen ist, wo auch niemand so bisher wirklich Anstalten gemacht hat, ernsthaft zu klären, warum eigentlich. Na? Also, liebe Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte, es geht ja gar nicht um das Öl, es geht doch nur um die Menschenrechte der armen Libyer. Ja, dann wacht auf und distanziert euch von den Leuten, die da einfach so Menschen umbringen. Na? Das wäre jetzt eure Chance. Haut rein. Ist von Montag. Am Dienstag war er dann plötzlich verscharrt. Und zwar wäre Gaddafi am Morgen bei Sonnenaufgang in der Wüste begraben worden, berichtet der arabische Nachrichtensender Al Jazeera. Die Leiche des Diktators war zuvor mehrere Tage lang von den Revolutionstruppen in der Stadt Misrata gezeigt worden. Ja, und zwar in einem Kühlhaus. Also auch nicht unbedingt angemessen. So, und dann ist er plötzlich unter der Erde angeblich, an einem nicht näher spezifizierten Ort. Ja gut, dass sie den Ort nicht bekannt geben, ja, da soll keine Pilgerstätte entstehen. Seine Familie ist naturgemäß unbegeistert. Und was mir da halt fehlt, die Aussage, er ist einfach nur verscharrt worden. Ja, ja, sie hätten sich an die offiziellen Riten gehalten. Ja, ja, das haben die Amis bei Bin Laden auch behauptet. Pigs all didn't happen. So. Dann gab es Drobama. US-Präsident Barack Obama sieht den gewaltsamen Tod des früheren libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi als Warnung für alle Diktatoren. Man wünsche niemandem ein solches Ende, aber es sende eine klare Botschaft an die Gewaltherrscher weltweit, sagte Obama bei einem Auftritt in der Talkshow von Moderator Jay Leno. Der arabische Frühling habe Gaddafi eine Chance zum demokratischen Wandel gegeben. Zum Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur sagte er, er verfolge die Auseinandersetzung eher am Rande. Blablab. Ja, also Obama sagt, ja, guckt mal, wenn ihr böse seid, dann werdet ihr einfach mal umgebracht. Ja, ne, also Kleingeld an, das wir glauben können. Na, also Bin Ladens umbringen, da darf man schon Zweifel dran haben, ob das irgendwie juristisch sauber war und aller spätestens bei Avlaki. Riecht es komisch. Na, Meilenmord. So, das waren die Geschichten, die mir da aus Libyen begegnet sind. Dann ist mir eben noch irgendwo begegnet, dass jetzt der Übergangsrat verkündet hat, ja, also der Mensch, der Gaddafi umgebracht hätte, der würde jetzt aber zur Rechenschaft gezogen. Wait, ihr wisst, wer den Mann umgebracht hat und habt bisher noch nicht mal mehr irgendwie den dann in eine Zelle reingetan und gesagt, so, und jetzt werden wir erstmal hochoffiziell untersuchen, ob das denn eigentlich gerechtfertigt war, was der gemacht hat. Oder ob es sich um ein Versehen handelte oder was weiß ich. Na, aufgesetzte Schusswaffe und dann versehentlich löst sich ein Schuss. Ist ein klarer Fall von, na, also das ist kein wirkliches Versehen mehr. Also von daher, ja. Jetzt haben sie also jemanden gefunden, der dann offiziell das Blame Game spielen darf als Opfer. Ja, also die Mutmaßung, dass es sich um ein Bauernopfer handelt, drängte sich mir zumindest auf, als ich die Meldung gesehen habe. Aber ja. So, dann geht's auch mal wieder weiter bei den Wanzen. Da gab es erstmal eine Scharfung. CND-Radio Wissen Weltnachrichten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar soll prüfen, ob Bundestrojaner in Zukunft rechtlich zulässig sind. Wait, what? Der Herr Schaar ist der Jurist? Was wird das, wenn es fertig ist? Nein, zulässig sind sie nicht. Es gibt in der Strafprozessordnung nur den Telefoneabhören-Paragraphen, unter denen einige Juristen behaupten, man könne ein Infiltrieren eines Computers zum Zwecke des Abschnorchelns von Dingen, die aussehen, als könnten sie Telefonate sein, da einfach mal drunter packen. Mit dem klitzewinzigen Scherz, dass also zumindest bei Skype ist eine offizielle Schnittstelle für Strafverfolger gibt. Die müssten da halt nur ein entsprechendes Fax in Richtung Luxemburg schicken, wo Skype nämlich in Europa sitzt. Na, also was soll Schaar da irgendwie juristisch dran prüfen? Da gibt's nichts juristisch dran zu prüfen. Da gibt's bereits Juristen, die sich dazu geäußert haben. Und Schaar ist meines Wissens keiner. Der Innenausschuss des Bimbistages hat nämlich laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung beschlossen, dass Schaar da jetzt irgendwie gucken soll. Ein Ergebnis werde in 2 bis 3 Monaten erwartet. Viel zu fucking spät. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja irgendwo auch Meldungen gab, dass noch nach der CCC-Veröffentlichung neue Wanzeneinsätze angeordnet worden seien. Wo ja dann allerspätestens jemand sich mal erklären müsste, wie es denn eigentlich sein kann, dass eine bekannt juristisch nicht saubere, technisch nicht saubere Wanze bis zum Beweis des Gegenteils auch als verfassungswidrig und Bruch des BVG-Urteils zu bewertende Wanze eingesetzt werden könnte. Na, weil, ich meine, hallo, die entsprechenden Innenminister können gerne Gutachten vorweisen, dass es sich bei den Erkenntnissen des CCC nicht um die Wahrheit handle. Solange mir nicht bekannt ist, dass es so ein Gutachten irgendwo gibt, gehe ich mal davon aus, dass es das nicht gibt. Und gehe auch davon aus, dass dann also offensichtlich da jemand gesteigerten Wert darauf legt, das BVG-Urteil zu brechen. Ich meine, hallo? Regierungen, die sich nicht ans BVG-Urteil halten, war da nicht was mit Wahlrecht? Ja. Na, also irgendwie der Innenausschuss will das Schaar mal einen Blick wirft. Da frage ich mich, was wird das, wenn es fertig ist? Dann gab es eine BN-Dann-Gabe. Hatte Fefe. Letzten Freitag. Oh no, ist auch das noch. Der BND betrachtet das Trojaner-Spektakel als Weitpinkel-Wettbewerb und protzt damit eine ganze Kollektion an Trojanern mit noch viel illegaleren Fähigkeiten zu haben. Unsere Steuergelder bei der Arbeit. Freue mich auch, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Weitpinkel-Wettbewerb in Sachen Wanzen? Ja, wir können die Verfassung noch mehr brechen. Ja, wir sind hier nur ein Geheimdienst. Wir dürfen das ja. So, in Sachsen hat das dortige Innenministerium den Einsatz von Spionagesoftware zur Verbrechensbekämpfung verteidigt, weil die nämlich nicht begriffen haben, dass in dem Moment, wo ich irgendeine Software auf einen Rechner draufschleuse, ich das gesamte Konzept der Forensik sofort gebrochen habe. Na, Forensik heißt, die Beweismittel werden nicht verändert. Sobald die Wanze da drauf ist, ist alleine die Tatsache, dass die Wanze da drauf ist, bereits eine Veränderung. Und nachdem die Wanze von außen manipulierbar ist, kann auch niemand mehr nachweisen, dass nicht irgendjemand unautorisiertes eine Manipulation gemacht hat. Weil, wie willst du denn das nachweisen? Die Steuersoftware vom kriminellen Amt sagt, nein, da wurde nichts Böses gemacht. Die Steuersoftware kriegt aber nicht alles mit. Die Wanze selber protokolliert auf dem Rechner. Was auf dem Rechner ist, ist warum jetzt doch gleich plötzlich beweissicher? Und wie beweise ich, dass da nicht etwas passiert ist, was da im Protokoll nicht drin steht? Kann ich nicht. Ach, schade. Na, also, blob. Also Straftaten aufklären, das ist Bullshit. Es braucht eigentlich nur einen Richter, der sich dann mal hinsetzt und sagt, so, liebe Strafverfolger, dann beweisen Sie mal, dass Sie das Halteproblem gelöst haben, dass diese Software keine Funktionen enthält, die sie nicht enthalten darf. Viel Spaß. Das ist ein Informatikproblem, was in der Kategorie ziemlich kompliziert rumliegt. Also wer das beweisen kann, der hat sich dann durchaus schon irgendwie den einen oder anderen Preis verdient. Dass irgendwelche Bundes- oder landeskriminellen Ämter das können, darf bezweifelt werden. Aber hey. Gab's am Samstag. Dann Herr Pöbel in der Debatte um den Einsatz von Sperrsoftware hatte Bayerns Innenvollidiot Joachim Herrmann, CSU, die Software erneut verteidigt und zugleich dem Chaos Computer Club gegens Knie gepinkelt. Die Fachleute vom Landeskriminalamt sagen, die von ihnen eingesetzte Software konnte genau nur das, was der Richter angeordnet hat. Landshut, Amtsgericht, hat keine Screenshots bestellt. Es sind Screenshots in einem Gerichtsverfahren aufgetaucht. Herr Mann, erklären Sie mir bitte nochmal, beziehungsweise erklären Sie überhaupt mal, wo denn die Screenshots herkamen, wenn sie nicht von dieser Wanze kamen. Die übrigens, ne, die Screenshots hat das Landgericht Landshut als verfassungswidrig, als illegal, Beweismittel nicht zugelassen, geurteilt. Na, dieses Urteil ist rechtskräftig, Herr Mann. Und wenn Sie sich nochmal hinstellen und verkünden, ja, ach, was ein Landgericht sagt, da muss sich die Regierung ja nicht dran halten, Herr Mann, dann pisse ich auf Sie. Mal ganz davon abgesehen, also ja, die Screenshots sind nicht angeordnet, plus Halteproblem. Spätestens die Nachladefunktion ist sowas von überhaupt nicht mehr mit einem BFFG-Urteil vereinbar. Damit lassen sich beliebige Programme ausführen und wenn das angeblich doch so spurlos funktionieren soll, dann lässt sich also auch hinterher nicht beweisen, dass das, was auf dem Rechner gefunden wurde, überhaupt irgendwie von dem Verdächtigen kam. Der Chaos Computer Club heißt so, weil er genau dieses Selbstverständnis hat, sagt der Hermann der Münchner Tageszeitung und wies jegliche Abstimmung mit dem CCC in der Frage zurück. Das kann kein Partner sein für eine Behörde, die für Recht und Sicherheit steht. Also erstens, na, auf den Namen runterfallen, das ist quasi, dadurch, dass der Club ja nicht namentlich als Einzelperson irgendwo aufgetreten ist, ist das eine Ad hominem Attacke. Weil ihm fällt halt nichts Inhaltliches mehr ein. Also schon mal irgendwie von der Rhetorik völlig verloren. Zweitens, wieso sollte der CCC ein Interesse daran haben, Partner von irgendeiner Sicherheitsbehörde zu sein? Hallo? Könnt ihr vielleicht auch nochmal bei Gelegenheit erklären, weil soweit ich den CCC einschätze, hat er gar kein Interesse daran, mit den Behörden irgendwie zusammenarbeiten zu sollen. Wo der CCC gerne bereit ist, irgendwem behilflich zu sein, ist, wenn das Bundesverfassungsgericht mal wieder ein paar Sachverständige brauchen kann, die Ahnung haben. Ähnlich äußerte sich bereits sein Parteikollege Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Friedrich am vergangenen Wochenende. Der CCC habe dem Chaos in seinem Namen alle Ehre gemacht. Mit der zuletzt bei den Berliner Senatswahlen hohl erfolgreichen Piratenpartei will Hermann ebenso wenig zusammenarbeiten. Ja, das gab doch mal irgendwann auch Aussagen aus Piratenkreisen, so frei nach dem Motto, naja, so wenn es um Koalitionen geht, dann haben wir sicherlich mit der CDU oder der CSU ungefähr gar keine Berührungspunkte. Na, das sind die Vollidioten, die immer noch auf die Zensur bestehen. Das sind die Vollidioten, die eine Vorratsdatenspeicherung wollen, eine verdachtsunabhängige. Das sind so zwei Themen, wo man dann irgendwie keinen Kompromiss finden braucht, weil es keinen Kompromiss gibt. Und Hermann hat auch da dann wieder eine Ad hominem ausgepackt. Die heißen so, weil sie die Produktpiraterie im Internet zum eigenen Programm erhoben haben. Produktpiraterie, aha, ja, es werden gefälschte Uhren verkauft oder was, über das Internet. Die Piratenpartei verkauft gefälschte Uhren, echt? Ein bisschen mehr als die Behauptung wäre schon nett. Ein Beweis zum Beispiel. Wieso sitzt da ein Hundevieh auf dem Weg? Was wird das? Na gut, es ist nicht das Bellvieh, was mich immer anbellt hier. Also, der Hermann, der muss echt verzweifelt sein. Der hat keine inhaltlichen Argumente mehr. Also, falls er überhaupt jemals mal Argumente hatte. Ist schon lächerlich, die Pfeife. Am Sonntag gab es dann ein Schutzgesetz, weil nämlich Leute aus der Schnarrenberger auf einen besseren Schutz der Bürger für staatlichen Eingriffen drängt. Angesichts der Debatte um sogenannte Staatstrojaner biete es sich an, den Kernbereich privater Lebensgestaltung gesetzlich zu schützen. Das tut gar nicht Not, es gibt ein BFFG-Urteil. Das reicht da völlig aus. Da braucht man nicht noch irgendwie zusätzliche Gesetze. Weil, wenn sich Strafverfolger schon nicht an die bestehenden Gesetze halten, warum sollten sie sich an ein zusätzliches Gesetz auf einmal halten? Also, was soll das werden, wenn es fertig ist? Na, die halten sich nicht an die Gesetze. Warum sollte man da jetzt ein zusätzliches Gesetz einführen, an das sie sich dann auch wieder nicht halten? Das bringt ja alles nichts. Ich dürfe nicht sein, dass Fachleute aus der Strafverfolgung eine Technik einsetzen, die das Recht verletze. Tja, da wäre es aber auch mal ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden. Bewahrung. Äh, Über die bisherigen Einsätze der Staatstrojaner müsste es eine genaue Aufklärung geben. Ja, da wäre es jetzt mal an Ihrer Stelle, Druck auf den Brüllrich auszuüben, der bei jeder Gelegenheit nach einer Vorratsdatenspeicherung brüllt. Na, wenn ihr schon bewiesen habt, dass ihr euch an die bestehenden Gesetze nicht haltet, dass ihr euch an BFFG-Urteile wiederholt nicht haltet, Bundeswahlrecht, Herr Friedrich, Wanzeneinsatz, Herr Friedrich, warum zum Fick sollten wir euch noch eine Vorratsdatenspeicherung in die Hand drücken? Na, also mal ganz davon abgesehen, dass es inzwischen nicht mehr nötig ist, eine eigene Vorratsdatenspeicherung zu kriegen, weil, die kriegen sie gerade. Aber ja, na, warum zum Fick sollten wir euch da jetzt eine Vorratsdatenspeicherung in die Hand drücken? Haltet euch doch sowieso nicht an Urteile. Ihr wendet die Daten also im Zweifelsfall genau für Dinge an, für die ihr sie nicht anzuwenden habt. Na? Ihr habt das Vertrauen verspielt, schlichtweg. In Österreich haben die Behörden dann übrigens auch schon länger Computer aus der Ferne ausgeschnorchelt. Eine dazu eingesetzte remote Forensik-Software hat die Republik Österreich bei der deutschen Digitask GmbH eingekauft. Oder anders ausgedrückt, die haben dieselbe dumme Wanze. Ob da derselbe dumme AES-Key drin ist, ist jetzt noch nicht berichtet, weil die österreichische Version der Wanze noch nicht irgendwo in einem braunen Umschlag gelandet ist. Oder zumindest noch keine Veröffentlichung dazu. Von daher, ja. Na? Also auch in Österreich ist diese Wanze im Einsatz. Und bis zum Beweis des Gegenteils darf davon ausgegangen werden, dass sie dieselben Sicherheitslöcher hat. Dann am Mittwoch tauchte auf das MDR, Mitteldeutsche Rundfunkmagazin, Fakt, hat ausgegraben, es gibt da eine Firma Syborg, bei 9 Uhr fällt mir gerade ein, eine Firma Syborg aus dem Saarland, die auch eine Wanze herstellt. Deren Wanzensoftware hat da noch so schmackhafte Details wie, ja, also die nimmt auch Milz und schnorchelt die ab, was bei einer Telefonüberwachung als solches erstmal so nicht zwingend offensichtlich gerechtfertigt ist. Aber gut, bei einer verschickten Mail kann man immer noch argumentieren, das sei Telekommunikation. Und ja, die schnorchelt also Telefonate und Mails ab und ist dann außerdem ganz hochoffiziell, ja, eine Löschfunktion kann man kriegen. Ne? Also wenn man irgendwie mal versehentlich in den Kernbereich der privaten Lebensführung eingedrungen sein sollte, den man ja niemals, never, ever überwachen darf. Never, no fucking way, das ist der unüberwachbare Bereich, von dem sich selbst die fanatischsten Überwachungsfanatiker fernzuhalten haben, Herr Friedrich, Herr Mann. Und ja, also sollte man da versehentlich mal in diesen Bereich eingedrungen sein, dann hat die Wanze auch eine Löschfunktion, die man allerdings erst hinzukaufen muss für 130.000. Es werden noch Wetten angenommen, dass die Bundesländer, in denen diese Wanze im Einsatz ist, die Löschfunktion nicht gekauft haben, inklusive Begründung, weil Haushalt. Na? Plus, dass die Firma auch damit aufgefallen ist, dass in Libyen Prospekte von ihr aufgetaucht sind, also mutmaßlich die auch mit dem Herrn Gaddafi Geschäfte gemacht haben. Na, übrigens, Firma aus dem Saarland, auch da kann mal jemand mit dem Hackerparagrafen gegenklopfen, um mal zu gucken, was dann rauskommt. Hust. So, dann hat der CCC auch die 2010er-Version oder eine 2010er-Version der Digitask-Wanze ausgebuddelt und stellt sich raus, ja, das, was Zensierke mal geblubbert hat, stimmt tatsächlich. Ja, es wird beidseitig verschlüsselt, mit allerdings immer noch demselben verfickten AES-Key und immer noch im ECB-Modus. Was effektiv heißt, selber Klartext, selber verschlüsselter Text. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn es um übersichtliche Daten geht, bei denen man irgendwie eine Idee haben könnte, wie der Klartext aussieht oder den Schlüssel versehentlich aus einer anderen Version der Wanze extrahiert haben könnte, dann ist das alles nicht mehr geheim. Ne, symmetrische Verschlüsselung. Warum war die doch gleich schlecht? Plus, ja, man kann auch, wenn man das Ding dann richtig anfasst, kann man da auch einen Keylogger draus machen. Also die Keylogger-Funktion im Kernel-Modul kann man tatsächlich von außen aktivieren. Da hat schon mal jemand übungshalber eine Software geschnitzt, mit der man da rankommt und schwupps hat man Funktionen, die definitiv ganz und überhaupt gar nicht zulässig sind. Wo dann auch ein BFFG im Zweifelsfall, wenn man es mal freundlich fragen würde, sehr lautstark mit dem Kopf schütteln müsste. Also ja, da gab es dann ein paar Forderungen vom CCC. Erstens, kein weiterer Einsatz von Trojanern in strafprozessualen Ermittlungen. Zweitens, sofortige Offenlegung der Quellcodes und aller Prüfprotokolle über vergangene Einsätze von Trojanern durch deutsche Ermittlungsbehörden. Drittens, zukünftige automatische Offenlegung von Quellcode, Binary und Protokollen des Trojaners nach jedem Einsatz. Viertens, bei einer staatlichen Infiltration eines Rechners muss unwiderruflich die Möglichkeit erlöschen, Daten von der Festplatte des infiltrierten Systems gerichtlich zu verwerten. Weil eben nicht mehr nachweisbar sein kann. Technisch nicht möglich nachzuweisen, dass da tatsächlich keine Manipulationen stattgefunden haben. Weil, wie soll ich nachweisen, dass nicht irgendjemand von außen in den Rechner eingedrungen ist und da Daten hinterlegt hat? Wenn die Wanze nicht das Rechnersystem komplett 300.000%ig voll überwacht, kann die das nicht nachweisen können. Ja, und nachdem da immer noch der Rechner sich außerhalb der Zugriffssphäre von Strafverfolgern befindet, kann im Zweifelsfall auch der Anwender ja Dinge tun. Ne? Also irgendwie hatten sie da auch ein Skript geschnitzt, dass man Rickrolls in Richtung C&C-Server schicken kann. Also ja. So, dann gab es mal wieder ein BKA-Menti. Es kam mir dumm bekannt vor. Die vom Chaos Computer Club neu analysierte Trojaner-Version ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht vom Bundeskriminalamt eingesetzt worden. Dies erklärte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Ja, es ist genau dasselbe, sehr spezifische Dementi wieder. Nein, also diese Version, genau diese Version, hat das BKA nicht eingesetzt. Es ist schon wieder nicht die Rede von anderen Behörden. Ja, ja, sie haben dann ein Stückchen später noch spezifiziert, nein, also keine dem Innenministerium unterstehende Behörde hätte das Ding eingesetzt. Kann man jemand beim Herrn Finanzminister nachfragen, dem der Zoll untersteht, ob die vielleicht so eine Wanze eingesetzt haben? Vielleicht sogar diese Version? Zweitens, zu betonen, man hätte die nicht eingesetzt, ist eine ein bisschen dünne Aussage. Plus, Herr Friedrich, was haben Sie denn eingesetzt? Inzwischen ist doch bekannt, Sie haben Wanzen eingesetzt. Jetzt mach hier Butter bei die Fischer. Na, Karten auf dem Tisch. Was haben Sie denn einsetzen lassen? Was, wann, wie oft? Und Prüfprotokolle, Sicherheit. Na? Na? Und die angeblich, ach, so revisionssichere Protokollierung aller Datenzugriffe auf irgendwas. Auf den Tisch damit, aber zackig. Na, also dieses Dementi kam mir dumm bekannt vor. So, dann hat Zensul nochmal was Kreatives vorgeschlagen. Der hat nämlich vorgeschlagen, dass der Bund die Digitask-Mitarbeiter übernehmen solle, weil der Bund braucht immer gute Leute. Erstens darf man davon ausgehen, dass wenn die so schlampig geschnitzte Wanzen rauslassen, wie sie nun mal rausgelassen haben, die keine guten Leute sein können. Weil das Zeug, was da rausgefallen ist, das kann eine Sekretärin geschnitzt haben. Zweitens, warum sollte man ausgerechnet die Leute übernehmen wollen, die gerade für die Misere mitgesorgt haben? Na? Und drittens, Herr Uhl, halten Sie die Fresse. Das war mir ein Bedürfnis. So, dann gibt's Neues vom Terror. Als erstes mal die Russen, weil nämlich deutsche Sicherheitsbehörden zwei mutmaßliche Spione festgenommen hätten, die seit mehr als 20 Jahren in der Bundesrepublik aktiv gewesen sein sollen. Angela M. und, wer ist der Zweite? Verdammt. Das sind keine russischen Spione, das sind DDR-Spione. Mensch, seid ihr doof. Ach, die meint ihr nicht? Echt? Es gab noch mehr? Ja, und die hätten für den russischen Geheimdienst gearbeitet. Die Bundesanwaltschaft hat die Festnahme gestern bekannt gegeben, aber keine Details genannt. Dem Pressebericht zufolge handelt es sich um ein Ehepaar. Wie heißt der Kerl doch gleich? Sauer. Frau Merkel und Herr Sauer. möglich, aber nein, die gehörten eigentlich eher zur Stasi. Also zumindest IM Erika. Na, bis zum Beweis des Gegenteils. Sie könnte ja einfach mal ihre Akte auf den Tisch legen. Dann wäre das mit dem Beweis des Gegenteils ja vielleicht erledigt. Oder eben auch nicht. Je nachdem, was in der Akte drin steht. Aber gab's am Samstag. Am Sonntag gab's eine Berlinnahme. Die Berliner Polizei hat einen mutmaßlichen Serienautobrandstifter gefasst. Der 27-Jährige steht im dringenden Verdacht, eine große Zahl von Fahrzeugen in Brand gesetzt zu haben. Blablob hat er dann auch irgendwann gestanden. Und was war denn jetzt nun eigentlich sein Motiv? Der böse, böse Linksterrorist. Naja, also sein Motiv, was er verkündet hat, ist, er hätte Hartz IV bekommen und wäre total frustriert davon gewesen, dass er von weniger als zum Leben notwendig leben müsste. Aha, Frust ist Linksterrorismus. Ja, schön, dass wir das geklärt haben. Am Montag gab es dann das Oktoberfest. Da war ja irgendwie 1980 mal ein Anschlag auf das Oktoberfest von Nazis. Oder zumindest von Rechten. Und stellt sich raus, ja, das hätte wohl mal zu einem linksterroristischen Anschlag aufgeblasen werden sollen. Ich meine, okay, war vorher schon irgendwie gerüchtet worden, dass die Rechten versucht hätten, das irgendwelchen Linken anzuhängen. Dummerweise nicht so richtig erfolgreich, aber ja. Und stellt sich raus, das war wohl so, ja. Dann sind 6 Wochen nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger in Berlin die 2 Männer nämlich wieder auf freiem Fuß. Sie wurden aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Kammergericht habe keinen dringenden Tatverdacht erkennen können, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Jetzt grübel ich gerade, welcher Fall von Terrorismus das gewesen sein soll. Die 2 Leute, denen noch nicht mal nachgewiesen werden konnte, dass sie irgendwas versucht hätten. Und wo bleibt die Äußerung von irgendwelchen Polizeipfeifen, dass sie denen aber auf den Füßen stünden, damit die auch ja nichts Böses täten? Und nebenbei, in Sachen Wanze, wo bleiben eigentlich Aussagen von irgendwelchen Polizeipfeifen, dass man den landeskriminellen Ämtern auf den Füßen stehe, damit die nicht versehentlich nochmal wieder verfassungswidrige Wanzen einsetzen? So eine Aussage fehlt irgendwie. Woran das wohl liegen mag? Na, also, die waren am 8. September festgenommen worden und die Ermittler warfen ihnen vor, einen Bombenanschlag geplant und dafür Chemikalien bestellt zu haben. Ja, sie hatten nur noch nichts, was aussah wie Zünder. Sie hatten auch nichts, was sie angreifen wollen könnten. Das ist so ähnlich wie die Düsseldorfer. Was ist aus denen eigentlich geworden? Die hatten vor, was zu kaufen und hatten auch vor, irgendwas anzuzünden. Aber was, das wissen wir leider auch nicht. Irgendwas Großes, irgendwas Boom. So, gestern gab es dann noch, gestern Abend, die Meldung, dass der Bundestag, brave Schafe, wie sie nun mal sind, die Terrorgesetze verlängert haben. Na, die vor ziemlich genau 10 Jahren eingeführt wurden, unter Rot-Grün, Otto-Paket, Otto-Katalog, die sind jetzt mal wieder weiter verlängert worden, weil dass die befristet waren, das ist ja, ne, ist ja alternativlos, die zu verlängern. Ich meine, okay, immerhin haben sie das Bundeswahlrecht vorher mal durchgewunken, weil sonst wäre ich ja auch nochmal wieder stinkig geworden. Aber ja. So. Dann, ach, Atommeldung schaffen wir noch. Brand in Oskarsham. Da hat es in einer Turbinenhalle gebrannt. Der betroffene Reaktor 2 wurde nach dem Brandalarm in der Nacht sofort heruntergefahren. Aber es bestand natürlich nie eine Gefahr für irgendwen. Blablabla. Kann man schon. Ist von Sonntag. Am Montag. TEPCO muss nämlich sparen, weil die brauchen Geld vom Staat. Na, ist ja logisch, die sind an sich pleite und die 5 Milliarden, die so größenordnungsmäßig Fukushima gekostet haben könnte, wenn es mal irgendwann in einen Zustand von halbwegs stabil übergegangen sein wird, in ungefähr einem Jahr, die hat TEPCO nicht, weil das Geld ist ja vorher versehentlich irgendwo anders hin abgeflossen. Und jetzt gibt's aber Order von entsprechender Regierung, die sollen noch gefälligst sparen, weil wenn die Griechen sich krank sparen, dann können wir das bei TEPCO auch. Ja. Am Mittwoch gab es dann die Steuerrückzahlungsmeldung, dass nämlich RWE und E.ON bereits vor Gericht die Brennelementesteuer angefochten bekommen hätten. Allerdings, Scherz an der ganzen Sache ist, das sind alles nur vorläufige Urteile bisher. Da ist noch nicht mal mein Hauptverfahren gewesen. Es riecht im Moment zumindest danach, dass die Begründung, dass die Trennung von Bund und Ländern bei der Brennelementesteuer nicht sauber genug gewesen wäre. Also die sind da nicht mal inhaltlich irgendwie gegen die Steuer vorgegangen, die Gerichte, sondern die sagen, da ist irgendwie da organisatorisch Blödfug drin. So, dann gibt's in Frankreich große Panik, weil die Franzosen ja im Winter immer mit Strom heizen und nachdem ja jetzt deutsche AKWs nicht mehr so viel Energie erzeugen können, haben die Angst vor Stromausfällen. Weil, wir wissen ja alle, dass im Winter die Stromausfälle kommen. Ja, fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwelche deutschen Stromerzeuger sich auch noch hinstellen und Wellen machen. So, dann Xenon, mehr radioaktives Xenon als bei Tschernobyl, größte Belastung bereits unmittelbar nach dem Erdbeben vor dem Tsunami. Ein internationales Forscherteam aus Norwegen, Österreich, Spanien und den USA kommt zu dem Ergebnis, dass durch den Super-GAU in Fukushima 2,5-mal so viel radioaktives Edelgas Xenon 133 freigesetzt wurde wie durch Tschernobyl. Und zwar putzigerweise noch bevor der Tsunami aufgeschlagen ist. Gut, das durfte zwischendurch auch schon mal irgendwie bekannt sein, dass der Tsunami nicht die alleinige Ursache für den großen Bumm war, sondern dass der große Bumm vorher schon da gewesen ist. Irgendwo gab es ja auch zwischendurch schon mal Meldungen, dass der große Bumm in Wirklichkeit eigentlich von dem Erdbeben gekommen ist. Also ja, aber ich finde es immer wieder putzig, dass das tatsächlich noch eine Meldung wert ist. Gut, hier ist das bei irgendeiner obskuren Seite, die da Nachdenkseiten verlinkt hat, aufgetaucht. So, aber die Banken? Na gut, die eine Bank. Gazify. Weil nämlich in Oakland, Occupy Oakland unterwegs war, und da sind die Polizisten dann mal besonders sanft vorgegangen, haben nämlich die Protestler weggebombt mit Tränengas und mit irgendwelchen Geschossen befeuert. Inklusive einen Irak-Veteran, den sie dann auch noch ziemlich empfindlich am Kopf getroffen haben. Und offiziell behaupten die Oberen da, das erinnert mich dann irgendwie ein bisschen an Stuttgart, nein, ach, wir haben doch nie Gewalt eingesetzt. Das war einfache körperliche Gewalt. Kennen wir alles schon. Kennen wir alles schon, wenn das irgendwelche arabischen Mächte machen, dann heißt es immer Terrorismus gegen die armen Bürger. Wenn das hier in den USA passiert, also hier in Deutschland, ist das noch nicht als Meldung aufgeschlagen. Finde ich auch überaus faszinierend, sowas. So, dann kommen wir aber in der Musikecke an. Da gibt es den 14. und mutmaßlich letzten Titel vom Album Live at Woodhall von Alison Krow, nämlich Secrets Live. Gefunden bei Jamendo, 6 Minuten 29 ist die Datei hier lang. Gefolgt von 5 Minuten 46 Herzensul, der da letzten Mittwoch, Donnerstag vor dem Bundestag geschwafelt hat, inklusive den Originalzitaten und nicht den Protokollversionen. Der Staat wird regiert von Sicherheitsbeamten. Ja, zwecks Archivierung. Das ist jetzt nicht gemeint als Inspiration, dass das irgendjemand sich anhört und sagt, ja, der Mann hat recht. Aber wer mich anhört, wird dem im Zweifelsfall sowieso nicht zustimmen wollen. Hoffe ich. So, dann sage ich mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, wofür ihr extrem herzhaft eingeladen seid, Ausrufezeichen. Könnt ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de Compot 289 Teil 1 hinterlassen oder eine Mail an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com schreiben oder bei Twitter @compot anschreiben oder bei Google Plus mich erwähnen oder was weiß ich, Brieftauben kommen bei mir aber nicht an. So, genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Secrets von Alison Krow und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. About the cold. Der Redner in unserer Aktuellen Stunde ist für die Fraktion der CDU-CSU unser Kollege Dr. Hans-Peter Uhl. Bitte schön, Kollege Hans-Peter Uhl. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, seit einer guten Woche wird an einem Zerrbild gearbeitet. An dem Zerrbild, als würde der Staat sich allen Ernstes in die Computer seiner 80 Millionen Bürger einhacken. An diesem Zerrbild wird von interessierter Seite gearbeitet. Natürlich hat am besten und am glaubwürdigsten dieses Zerrbild darstellen können der Vertreter der Linkspartei. Denn niemand kann besser über einen Überwachungsstaat reden wie ein Angehöriger der Linkspartei. Sie wissen, wovon Sie reden. Der Kollege Korte ist auch ein bisschen jung dazu, aber er hat gelernt von den Alten. Meine Damen und Herren, in Wahrheit geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass Sicherheit auch im Internet gilt. Wir müssen Sicherheit auch im Internet herstellen. Wir wissen, und das wird sich noch dramatisch weiterentwickeln, so wie das Internet sich überhaupt dramatisch weiterentwickelt, dass immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet. Tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach. Die Computer der Kriminellen werden immer ausgetüftelter, sie werden immer raffinierter. Der Staat muss schauen, wie er diesen Verbrechen im Netz Herr wird. Wir haben einen Fall in Bayern, da hat eine kriminelle Bande aus dem Ausland den Eindruck erweckt, als könnte man übers Internet Elektrogeräte, Juwelen, Kleidungsstücke, alles Mögliche für einen Schnäppchenpreis bekommen. Man hat die Menschen zu über 20.000 Menschen dazu gebracht, dass sie ihr Geld überweisen auf ein Konto dieser Kriminellen. Die haben auf diese Weise bereits 40 Millionen Euro verdient. Soll der Staat sagen, das ist eben Pech, wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das ist euer Problem. Ist das die Rolle des Staates? Wenn das die Rolle des Staates nicht ist, dann muss er natürlich dafür sorgen, dass er im Internet auf die Spur dieser Täter kommt. Und dazu gibt es die Quellen-TKÜ, die werden wir auch in Zukunft anwenden. Und jeder vernünftige Innenminister in Deutschland tut es, ob das der Innenminister Gall der SPD in Baden-Württemberg ist, ob das der Innenminister Woidke der SPD in Brandenburg ist, ob das der Innenminister Jäger der SPD in Nordrhein-Westfalen ist. Sie alle bekennen sich zur Quellen-TKÜ. Und das ist gut so. Und es ist bedauerlich, dass aus der SPD bisher niemand geredet hat, aus dem Innenausschuss, der heute Morgen den Präsidenten des Bundeskriminalamts, Herrn Zierke, gehört hat, in einer eindrucksvollen Rede. Ich werde diese Rede in meiner Fraktion jedem zukommen lassen. Er hat auf eindrucksvolle Weise gesagt, was Sie bei der Quellen-TKÜ in welcher stufenweisen Abfolge der Dinge machen. Nichts geschieht ohne die Führung des Hauses. SPD-Mitglied Zierke. BKA läuft gut mit Quellen-TKÜ, Herr Oppermann. Und Sie haben auch gesagt, dass das Zerrbild, das vom Chaos Computer Club entfacht wurde, zutiefst unwahr ist, zutiefst unredlich ist und voller Unterstellungen gegenüber den Polizisten, auch des Bundeskriminalamts ist. Und er hat sich gewehrt dagegen und war sehr verbittert. Das hat jeder mitbekommen können. Nein, ich habe in aller Ruhe kann man abwarten, was in Bayern aufgeklärt werden wird durch den dortigen Datenschutzbeauftragten. Ich habe heute den Antrag gestellt, dass unser Datenschutzbeauftragter des Bundes, Peter Schaar, auch bei uns alles aufklärt und dass wir einen Bericht bekommen in den Innenausschuss. Und so wird es in Bayern auch sein. In Bayern wurde das Thema, um das es hier geht, übrigens im April dieses Jahres umfangreich im Landtag behandelt. Ich habe die Dokumente hier liegen. Der Computerclub hat überhaupt nichts aufgedeckt. Das ist alles nachlesbar in den amtlichen Protokollen des Bayerischen Landtags. Und jetzt warten wir ab, was rauskommt. Und ich habe den Verdacht, dass herauskommen wird, dass kein Beamter sich rechtswidrig verhalten hat. Das ist meine Vermutung. Ich kann es noch nicht beweisen. Dass alles zusammenbrechen wird wie ein Kartenhaus, nämlich alles wird dabei bleiben, dass man sagt, die Software dieser Quellen-TKÜ kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt, rechtswidrig, sondern sie wurde rechtmäßig reduziert angewandt. Sie hat überall nur das getan, was sie darf. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus den verschiedenen Untersuchungen herauskommen. Deswegen sage ich, das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet, die sehr kontrolliert, sehr sorgfältig, sehr behutsam mit dem sensiblen Instrument der Quellen-TKÜ umgeht. Und so soll es auch sein. Das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Wenn Sie von den Grünen und Teile der Linken und der SPD auf Schmusekurs gehen zu den Piraten, ist das Ihr Problem. Darin werden Sie kein Glück haben.